Ah, guck mal. Kollege Schellenfuß. Ja. Ja, da haben wir Hörer an der Wand aufgenommen. Also von den Sachen auch. Ja, wo, mit dem Masterfeuer und weiter. Das ist krass mit dem. Am schlimmsten Tagen einfach ein bisschen.